Labor für Entrepreneurship zu Gast, ein Team, auch mit dem gleichen Namen, Goldammer. Ich schließe daraus, dass Sie nicht nur ein Team im Unternehmerischen sind. Und Sie haben sich ausgedacht, Visionautik. Visionautik klingt ein bisschen wie Lotse, kommt aber nicht aus Hamburg. Ja, vielleicht werden Sie kurz sagen, was sich hinter diesem Namen verbirgt. Untertitel heißt Akademie für Zukunftsgestaltung. Vielleicht, wie sind Sie auf den Namen gekommen? Das ist ein außergewöhnlicher Name. Ja, also der Name ist tatsächlich ein bisschen Programm. Es geht uns darum, eine Akademie zu gründen, in der wir lehren oder lehren lassen, wie man Visionen entwickelt und diese dann so weit ausformuliert, dass sie Anziehungskraft bekommen und man diese Vision als Navigationsinstrument nutzen kann, um dahin zu kommen und diese dann auch umzusetzen. Also es geht ums Visionen entwickeln und umsetzen. Nun denkt man Vision, das ist so was ganz Außergewöhnliches, das kann nicht jeder Mensch. Würden Sie sagen, das ist viel mehr Menschen möglich, als man dachte, oder? Auf jeden Fall ist das viel mehr Menschen möglich, als man dachte. Vor allem ist es viel mehr Menschen möglich, das dann auch nach außen zu tragen und tatsächlich danach zu leben, das weiter umzusetzen und Realität werden zu lassen. Also es gibt so viele Leute, die große Visionen haben erstmal, tolle Ideen und dann kommt aber, wie mache ich das jetzt, wie setze ich das um, wie trete ich überhaupt damit nach außen, also überhaupt diesen Schritt erstmal von der Vision, die ich in meinem Kopf habe, das so zu formulieren, dass die anderen Menschen um mich rum das zu verstehen und diese Schritte zu gehen, trauen sich viele Leute nicht. Bleiben wir mal noch nicht bei den Schritten, sondern mich würde interessieren, das klingt anspruchsvoll. Ich komme zu Ihnen und dann bekomme ich Methoden, wie ich zu meiner eigenen Vision komme. Mhm. Kann man so sagen? Und das klappt auch immer? Also da gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Von Kreativitätsmethoden über künstlerische Ansätze, also gerade künstlerische Methoden helfen ganz viel dabei, also Zugänge dazu zu schaffen, weil sie einfach über die rechte Hirnhälfte andere Bereiche ansprechen, die sonst keine Rolle spielen oder wenig Rolle spielen, wenig Raum bekommen. Allein, dass es dafür diesen Raum gibt, dass da mit diesen Methoden rumexperimentiert wird, mit Meditation, also an ganz verschiedenen Bereichen probieren die Studierenden aus, wie komme ich, wie entwickelt sich was bei mir Neues und wie kann ich das aufblühen lassen überhaupt erstmal. Jetzt ist ja Nautik, wenn ich das richtig verstehe, so ein Begriff aus der Seefahrt. Also irgendwie navigieren, genau. Oder Steuerungskunst, wenn das. Also kann man sagen, was heißt das genau? Sie helfen, die Vision zu finden oder Sie helfen, die Vision zu steuern? Wie kann man sich das vorstellen? Also da geht es darum, wir helfen dabei, die Vision zu finden. Das war der Teil, den Jutta gerade beschrieben hat. Und der Nautik-Teil bezieht sich aber dann darauf, dass wie steuere ich dahin? Also das ist der Umsetzungsteil. Der Umsetzungsteil, da kommen wir gleich noch drauf. Ich versuche ja so das Businessmodell zu verstehen und zu gucken, ist das was überzeugend ist, wo ich zu raten würde oder nicht. Also zunächst mal Marktvorteil, haben Sie schon einen, weil nicht viele Leute auf dem Markt sind, die sagen, wir helfen Ihnen eine Vision zu finden und die dann sogar zu navigieren. Das sieht schon mal gut aus. Imitatoren. Also das zweite Kriterium für ein gutes Businessmodell sieht auch ganz gut aus, weil das gar nicht so einfach ist zu imitieren. Vielleicht auch gar nicht viele da sind, die das imitieren wollen. Ja, dann gucken wir mal Methoden, Techniken, Technologie. Wie sieht es da aus? Eigentlich sind sie nicht abhängig von irgendwelchen Technologien. Das ist ja wahrscheinlich mehr verbal. Sie werden ihre Methoden haben, wie Sie das aus den Menschen herausholen. Das und eingebettet in eine gesamte Kultur letztendlich, die das trägt, die dort Raum dafür schafft. Also insofern auch keine Technologie. Ja, ja. Machen wir mal so weiter. Marketing wäre so ein Punkt für ein gutes Geschäftsmodell. Bin ich ausgefallen genug und gibt es überhaupt einen Markt dafür? Wer hat denn die Zeit, das Geld zu sagen, ich möchte eine Vision haben? Ja. Also die Frage nach der Zielgruppe für so einen doch langen Studiengang, das war als Aufbaustudiengang gedacht. Da kommen wir noch drauf, ja. Also wer sind die Kunden erstmal, ja, an wen genau richten Sie sich? Also es geht uns um Leute, die merken, sie möchten sich, sie können sich noch mehr einbringen, als sie das bisher tun, und sind auf der Suche nach eventuell einem eigenen Geschäftsmodell, aber auch vielleicht andere Bereiche, in denen sie sich einbringen möchten, und wissen vielleicht noch nicht ganz genau, was das jetzt ist. Ja? Sie wissen aber, es steckt viel noch mehr Potenzial in ihnen als das, was sie bisher tun. Das können Leute, also vorzugsweise Leute sein, die schon ein bisschen Berufserfahrung haben, was sie mit einbringen können, denn die Leute sollen dort im interdisziplinären Teams auch zusammenarbeiten, was einfach bedingt, dass es Disziplinen gibt, also dass sie schon irgendetwas mit reinbringen. Ja, Leute zwischen 30 und 70, die... Machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie fangen einen ganz großen Kunden ein. Also wenn ich an den Chef von General Motors denke und seine Situation, große Straßenkreuzer ist schlecht, Benzinverbrauch, kleine Autos haben alle anderen den Markt und General Motors nicht, traut man ihm auch nicht zu. Diese SUVs, diese großen Vehikel da, unwirtschaftlich, die sind auch out, da gibt es eine richtig massive Stimmung dagegen. Ja, dann sind auch die Japaner im Markt. Sie selber haben jetzt seit 4 Jahren, glaube ich, hohe Verluste. Also der finanzielle Spielraum wird auch immer enger. So, da kann ich mir vorstellen, das wäre ein Kunde für Sie. Der braucht jetzt in einer relativ verzweifelten Situation, wo ich nicht ohne weiteres einen Ausweg sehen würde, außer dass man das Ding dicht macht. Und selbst das geht nicht, weil so viele Arbeitskräfte sind. Also ziemlich ausweglos. Jetzt braucht er eine Vision. Jetzt spielen wir das mal durch. Der kommt jetzt zu Ihnen. Bisschen Geld wird er noch haben. Trotz der Verluste. Er kommt zu Ihnen, was machen Sie mit dem? Also erstmal, wir locken ihn von diesen ganzen Problemen weg, denn das ist eine Denkweise, die wir immer wieder beobachten und die es erstmal zu überwinden gilt, nicht auf die Probleme zu gucken und sich da wie so ein Kaninchen vor der Schlange paralysieren zu lassen und letztendlich dann auch das Problem in die Lösung einzubauen. Am Ende ist die Lösung durchzogen von diesem Problem, weil man genau da drauf geguckt hat, wovon man wegkommen wollte. Sie kennen sicherlich diese Vorstellung vom rosaroten Elefanten. Denken Sie jetzt nicht an den rosaroten Elefanten. Und klar kommt der rosarote Elefant als Ergebnis raus. Ja. Und wenn ich aber zu einem neuen, fantasievollen Tier gelangen möchte, nämlich weg von diesen Optionen, die Sie gerade erwähnt haben, dann muss ich erstmal schaffen, mich von diesem Problem zu lösen. Also Problem lösen heißt für uns auch, sich von dem Problem zu lösen. Also tatsächlich auf eine in eine andere Richtung zu denken. Ebene oder genau. Und insofern würden Visionsmethoden, also da durch einen Visionsprozess durchzuleiten, würde jedenfalls einen Schritt, schon mal der Visionsteil wäre schon mal ein Schritt, von diesem Problem wegzukommen. Ja. Wir lehnen unsere Didaktik an den Zukunftswerkstätten an, also haben da viele Elemente draus Robert Jung gezogen. Genau. Hat, ja. Und trennen das praktisch auch in Phasen, in denen dann auch wirklich nur die Idee gedacht wird. Das ist gar nicht so einfach, wirklich nur sich in diesem Visionsraum zu bewegen und nicht sofort wieder, das geht doch nicht, und die Probleme und die Ausgangssituation zu sehen. Aber da ist es wichtig, vorher zu versorgen, also erstmal gut zu versorgen, was die Problemlage ist, und da kommen wir später noch drauf zurück, und also einfach das wertzuschätzen, was es schon gibt, dass nichts verloren geht, was eigentlich weiter bestehen soll. Also wie Sie das vorhin erwähnt haben, auch eine ganze Menge Vertrauen erstmal, dass dieser Flug gelingt ins Ungewisse. Aber bleiben wir mal da praktisch dabei, können wir ja zusammen überlegen. Was würden Sie mit so jemandem machen? Das ist ja nicht völlig unrealistisch, dass Manager, die mit ihren Konzernen in Probleme kommen, und das erleben wir immer häufiger, ungefähr die Hälfte hat ja auch sogar Anklagen gegen sich, die deutschen DAX-Firmen, also das ist überhaupt kein einfacher Job mehr. Was würde man da, was würden Sie tun? Würden Sie sagen, bloß nicht an Autos denken, an die Zukunft denken, oder versuchen wir mal so, was könnten Sie da, wie könnten Sie da vorgehen? Also tatsächlich ist das jetzt spannend. Wir haben diesen Gedankengang noch gar nicht verfolgt, einfach weil wir unsere Zielgruppe, nicht im Top-Management gesehen. Weil wir dachten, also es ist vielleicht einfacher, Leute mit gutem Willen in hohe Positionen zu bringen, als den Leuten in hohe Positionen guten Willen beizubringen. Aber unser Theologe, der mit dem Willen und so. Ja, also, aber nehmen wir mal an, da ist jemand. Das sind immerhin zahlungskräftig. Ja, das ist richtig. Also ich will es überhaupt nicht ausschließen, dass es in den Führungskräften guten Willen gibt, wenn es nur zu bergen gilt. Also es geht an der Stelle mit dieser Person, müssten wir, das Problem ist jetzt einfach dort, dass ganz viel Ballast hinten dran hängt, den es natürlich irgendwie... Den könnte man versuchen wegzulassen, und was würde man, Zukunftsszenarien spielen? Da würde zum Beispiel, da würde sicher Mobilität eine große Rolle spielen. Ja. Also wie kann Mobilität in der Zukunft aussehen? Wie viel bewegen wir uns nicht überhaupt? Nicht unbedingt Autos. Nicht unbedingt Autos. Ja. Also und dann würde man schauen, gut, also wenn wir feststellen, wir gehen dann meinetwegen, jetzt extrem gesprochen, wieder nur noch zu Fuß, dann ist praktisch dieses Geschäftsmodell mit den ganzen Produktionsmaschinen an der Stelle ja dann zu Ende. Also dann müsste man schauen, gut, was gibt es vielleicht einen völlig anderen Bereich, den man mit Metall wieder bedienen kann. Dass man Anknüpfungsbereiche sieht und was ganz anderes. Ist übrigens gar nicht so aus der Welt. Fridtjof Bergmann sagt, das Gelände, wo der Henry Ford sein VT-Modell gebaut hat, legendärer Platz, steht zur freien Verfügung. Und die Stadtväter wissen nicht, was sie damit tun sollen. Das Detroit ist natürlich klar, das sieht ganz anders aus als noch vor 20, 30 Jahren. Also sie würden versuchen, andere Felder aufzutun. Sie würden versuchen, aber solche, wo man Teile aus der alten Welt sozusagen mitnehmen kann. Also, eigentlich müsste er das versuchen. Also wir sind ja nicht seine Ratgeber, sondern wir sind die Facilitators, die ermöglichen, dass er eine Vision entwickeln kann. Den Rahmen bieten wir, die Möglichkeiten, einen Coach, der begleitet, und Experten, die ja Wissen bei Bedarf reingeben, wenn das notwendig ist zu bestimmten Thematiken. Aber wir machen nicht die Arbeit für ihn. Also das muss er schon selber machen. Und könnte auch eine Vision sein, dass er sagt, ich habe halt als Junge und gerade in Amerika so einen Größenwahn mitbekommen. Das ist ja fast Teil der Kultur dort, vor allem für die Jungs. Und dann habe ich das gespielt und ich bin sogar Manager von General Motors geworden. Und meine Vision ist eigentlich, mich in ein Mauseloch zu verkriechen und was ganz anderes zu machen, als diesen kleinen, größenwahnsinnigen Träumen noch den Rest meines Lebens zu geben. Könnte sowas auch sein? Das ist eigentlich das Gegenteil von der Vision. Ja. Meine Blumen gießen, was ganz Kleines machen und nicht mehr an der Spitze von einem Wahnsinnsding zu stehen. Also, das wäre jetzt eine persönliche Vision und natürlich kann das passieren, dass das an der Stelle dabei rauskommt. In dem Moment ist der dann natürlich für General Motors uninteressant. Also, die Produktionszahlen stehen da immer noch und es bedarf irgendeines Konzeptes, wie man damit umgeht. Uns geht es dezidiert nicht darum, so einen Persönlichkeitsfindungstrip zu machen. Also es geht schon um eine Einheit, ja, dass ich mich als Persönlichkeit in dieser Vision auch wiederfinde und dass ich damit mich dann dementsprechend auch ganz einbringen kann. Aber ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache das auch, um mich eben einzubringen. Also es hat auch vielleicht eine gesellschaftliche Relevanz haben in irgendeiner Weise. Ich spiele ja so ein bisschen das Gegenmodell. Ich will ja Ihr Businessmodell prüfen und abklopfen. Ja. Also der Ausgangspunkt der westlichen Bildungsüberlegung, dieser berühmte Tempel in Delphi, diese Inschrift, ist ja das genaue Gegenteil. Das heißt, erkenne dich selbst, werte dir, du bist, also mache das, was du über dich herausgefunden hast und sei heißt, also tu es dann auch praktisch. Also gehe den Weg, erkenne dich selbst. Das ist ja eigentlich nicht von Vision, sondern das ist mehr so, was bringst du mit an Neigungen, Talenten? Wir sind ja nicht irgendwelche völlig freien Gewächse, sondern in irgendeiner bestimmten Situation aufgewachsen und sind da auch ein Stück geprägt. Mhm. Und das wäre ja auch eine Vision zu sagen, ich versuche diesen klugen Satz, viel klüger als heutige Pädagogen, viel klüger, erkenne dich selbst. Ich habe ein Curriculum und lerne einen Beruf oder so und dann versuche erstmal dich selber zu verstehen, bevor du andere verstehen kannst und versuche so zu leben, wie du es willst und vielleicht auch wie du es kannst, könnte doch auch eigentlich sein. Also wenn wir die Vision ein bisschen kleiner schreiben und die Nautik ein bisschen größer, Selbstfindung hat so einen schlechten Ruf von irgendwelchen Gurus und so. Das ist schon richtig, aber dieses westliche Bildungsideal, das da ja formuliert ist in diesem Spruch, das hat doch was. Ich finde immer mehr dieses Erkenne dich selbst, gerade auch wenn es um Unternehmerisches geht. Wo habe ich Spaß? Wo kann ich diese Anstrengungen, diese Risiken, diese Ausdauer, die ich brauche, wo kann ich das aushalten? Doch nicht nur mit Disziplin, sondern ich muss auch ein Stück weit da in dieser Situation sein und da hineinpassen. Könnt ihr da heute was sagen? Warum sind Sie auf Vision gekommen? Was ist da so? Weil es so was Großartiges ist. Heute hat doch jeder Metzger schon eine Vision. Mission Statement. Ja, wir sind im Internet runterladen mit diesem Dilbert Zufallsgenerator, das Mission Statement. Also ist das nicht auch ein bisschen Vision, so ein bisschen modisch vielleicht? Also ich glaube, das soll nicht so, soll kein Widerspruch sein. Ja? Also dieses erkenne dich selbst und entwickle eine Vision. Also es geht, erkenne dich selbst in einer möglichen Zukunft. Ja, also wir sind auf Vision gekommen, einfach weil die Zukunftsbilder, die wir zurzeit haben, sind oft negativ. Also wir Artenvielfalt, Rente, Arbeitsplatz, irgendwie alles ist bedroht. Ja? Und das scheint so, als wäre der amerikanische Traum, jeder Generation geht es besser als der vorherigen, über den Zenit rüber. Ja. Und das führt dazu, dass wir versuchen zu bewahren, festzuhalten, also irgendwie diesen Status quo irgendwie zu halten. Und da sind wir dann wieder bei dem rosa Elefanten. Ja, wir versuchen, indem wir das bewahren, bewahren wir eben auch die Probleme. Und Es wäre einfach schön, wenn wir Visionen von einer Zukunft hätten, die wünschenswert und Anziehungskraft hat. Also wo wir wieder Sehnsucht danach haben, dahin zu wollen. Robert Jung, Zukunftswerkstatt. Und diese Sehnsucht, die hat natürlich sehr viel mit diesen Personen zu tun, die diese Sehnsüchte entwickeln oder die Vision entwickeln. Also es ist nichts Abgekoppeltes, was ganz fern liegt, wo ich hinstrebe und mit viel Disziplin und Krampf mich da durchlaviere, sondern es ist was aus dieser Person selbst aus entstanden ist und dementsprechend auch verwurzelt in dem sich die Menschen selbst erkennen und da eine Verbindung zieht. Und dann sich von dieser Vision anziehen zu lassen, statt von irgendwas abzustoßen und wegzukommen. Also in dieser Verbindung zwischen mir und meinen Wurzeln und dem, was mich anzieht, dann hat es nichts mehr Krampfiges, sondern dann ist es, ich kann mich als Person ganz einbringen mit dem, was ich vorhabe, mit dem, was ich mir von Herzen vornehme und wünsche, und in dem dann aktiv zu werden. Das hat was ganz Erfüllendes, überhaupt keinen disziplinären Krampf. Ja, aber die schildern es nur so positiv. Man kann es auch ganz anders schildern. Mhm. Also nämlich den Napoleon. Er liegt sein Volk zu Füßen, er hat gut aussehende Frauen, er ist reich, er hat alles erreicht, und dann hat er die Vision, dass er Moskau erobern muss. Und es ist sogar unglaubliche Leistung, er ist sogar bis Moskau gekommen. Das ist eine tolle Vision. Hat sich auch erfüllt, diese Vision. Er war in Moskau. Das hat ja auch was, also Vision hat für mich auch immer diesen leichten Unterton des Größenwahnsinnigen mit dann allen Folgen, oder dieser Täterlust, der da in die Sonne fliegt. Ist das, oder ja, wie würden Sie das sehen? Oder können Sie das unterscheiden und sagen, das ist eine Vision, die ist gefährlich? Also jedenfalls ist das ein Punkt, an dem wir auch schon viel drüber nachgedacht haben, und wo sind die ethischen Grenzen und wo, also eine Vision ist ein sehr machtvolles Instrument, und dann noch die Fähigkeiten zu haben, diese Vision umzusetzen, umso machtvoller, und dementsprechend muss da eine ganz klare ethische Verantwortung mit gepaart sein. Es geht nicht darum, irgendwelche Ego-Trips zu fahren, und an der Stelle wollen und können wir, also sehen wir uns nicht so, dass wir als Schulleitung oder Akademieleitung den Rahmen vorgehen und geben und sagen, bis hierhin ist erlaubt und bis dahin und dann nicht mehr. Sie sind der Spiegelbild oder Facilitator, Sie sind nicht die Führung. Genau, also wir sorgen dafür, dass die Leute sich ehrlich diese Frage stellen, kann ich das, was ich vorhabe, gesellschaftlich verantworten, ist das, hat es eine Gesellschaftsrelevanz, kann ich das vertreten, kann ich das wirklich auch von Herzen unterstützen, und an diesen Reflexionsprozessen mit den anderen Studierenden letztendlich das auszuloten. Wir können nicht verhindern und wollen es nicht verhindern, also wir wollen keine Grenzen setzen oder Leitplanken innerhalb der erlaubt ist, denn sonst macht das mit den Visionen keinen Sinn. Den ganzen Freiraum, den wir glücklich uns erarbeitet haben, machen wir wieder zunichte, wenn wir sagen, nur bis da und da möglichst nicht mehr weitergehen. Ja. Mir ist eines aufgefallen, vielleicht zum Schluss, also Vision und Zukunft, Zukunftswerkstatt klingt ja sehr offen und liberal und so, also, und dann lese ich, und das Ganze passiert in einem zweijährigen Aufbaustudiengang. Das hat mich etwas abgeturnt. Das ist, wie Gott, das wäre schon wieder ein Aufbaustudiengang, und das genau 2 Jahre und so. Also, sage ich da mal. Ja, also, das war auch tatsächlich, darf man das gar nicht so ernst nehmen. Ne? Es ist, weil wir dem Wunsch geschuldet, das Ganze jetzt konkret werden zu lassen. Es ist so, dass wir inspiriert sind durch die Managementschule Chaospiloten in Aarhus in Dänemark. Ja. Und da auch viel von den Methoden übernommen haben. Und Die haben halt ein dreijähriges Studium und dann Jutta hat ihre Examensarbeit über diese Schule geschrieben und sie auf Nachhaltigkeit untersucht. Und dann haben wir ja das erstmal so übernommen. Tatsächlich ist es so, dass wir in Abgrenzung zu den Chaos-Piloten, die sehr viel umsetzen, was von außen an sie herangetragen wird, eben eigene Projekte machen wollen, dass die Leute selber wissen, wo es hingehen soll, selber eben eine Vision entwickeln und dann die mit Hilfe von irgendwelchen Projekten versuchen umzusetzen. Und dass dann eben am Ende einer wie auch immer gearteten Ausbildungszeit das eigene Projekt steht. Ah ja, und nicht irgendein Zertifikat. Nicht irgendein Zertifikat, sondern ja. Eben ein Projekt, was dann auch nicht abgeschlossen ist, sondern im Anfang ist. Das heißt also, es ist ein Ausbildungsgang, der geht nicht irgendwie 2 Jahre und ist dann vorbei, sondern ich habe eher am Anfang viel Input und dann immer weniger, aber wird immer weiter mit dem visionautischen Netzwerk irgendwie zusammenwirken und an der langen Nabelschnur weiter begleitet. Dann hoffe ich, dass da auch ein paar Entrepreneurs rauskommen und wir dann sagen, und sie waren doch in der Visionautik, das erkennt man doch gleich an ihrem Businessmodell. Ganz herzlichen Dank, wünsche ich viel Glück und viel Spaß und ja, machen Sie es an der Stelle nach Ihrem Wunsch und Ihrer eigenen Vision ja auch ein Stückchen sowas zu machen. Außergewöhnlicher Name. Das ist immerhin schon mal was ganz Besonderes. Danke.